Ein ganz herzliches Dankeschön für deine Gedanken. Ich musste so lächeln eigentlich eher bei den zwei goldenen Toren und dem Messias, weil ich habe in der Stadtführung erfahren, dass es ja einen Friedhof vor diesen zwei goldenen Toren gibt. Und soviel ich weiß, kann der Messias nicht über den Friedhof kommen. Der Messias kann sowieso nicht kommen. Weder ihr Messias ist gekommen, noch ist unser Messias, noch wird unser Messias kommen. Wollen wir doch mal Tachles reden. Ja. Ist okay. zur Diskussion. Ich werde jetzt den Vortrag nicht zusammenfassen, weil ich habe einige Wortmeldungen schon gesehen. Ich würde noch ein paar Sachen dazu sagen, weil wenn es einfach viele Wortmeldungen gibt, wir handhaben das hier immer so, dass wir sozusagen 3 Minuten Redebeschränkung haben oder Fragezeit haben oder Erklärungen. Wir bitten, keine Selbstdarstellung abzugeben, weil dazu haben wir schlichtweg nicht die Zeit. Dass ich nicht immer dazwischen quatschen muss, habe ich sozusagen, wenn 2 Minuten um sind, die grüne Karte. Das ist das Signal für Sie, langsam zum Ende zu kommen. Und wenn Sie denn immer noch nicht zum Ende gekommen sind, bekommen Sie die rote Karte. Und ich bitte Sie, dann einfach aufzuhören. Okay? Wichtig für unsere Diskussion ist definitiv, keine antisemitischen, antirassistischen und sexistischen Kommentare hier zu verbreiten. Noch antirassistisch dürfen die sein. Keine antisemitischen. Okay. Genau, danke. Dann würde ich einfach die Diskussion eröffnen. Wir haben uns zunächst überlegt, zunächst eine Frage. Moshe Zuckermann wird darauf antworten. Wenn es sozusagen Beiträge, Fragen gibt zum gleichen Themenkomplex, einfach kurz Handzeichen, dass ich das koordinieren kann, dass wir die zusammenfügen können. Okay? Dürfte ich noch um einen Kugelschreiber bitten, weil mein Füller ist alle. Okay, die Dame. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass ich habe eine kurze Frage, wo ich eine Wissenslücke habe. Bei mir hat sich das irgendwie dargestellt, dass Netanjahu zur Wahl gekommen ist, weil die orthodoxen Juden, die also den Staat, sie haben das dargelegt, in seiner Existenz bezweifeln oder ablehnen, zum ersten Mal wählen gegangen sind. Habe ich das richtig wahrgenommen und wie viel waren denn das nun mehr? Er ist doch mit einer ganz geringen Mehrheit wiedergewählt worden. Noch als kurze Erklärung, ich war in dieser hoffnungsvollen Zeit des Staates Israel in Israel und war sehr erschrocken, dass dann doch Netanjahu gewählt wurde. Also nicht nur Sie sind erschrocken, auch ich bin erschrocken. Und es ist, stimmt aber nicht, dass er mit der geringen Mehrheit gewählt worden ist. Wir sind eher am Abend des Wahlabends mit der Gewissheit, dass es mehr oder weniger ausgewogen ist, also geringe Mehrheit nach links, also Arbeitspartei oder rechts, Netanjahu. Und sind dann am Morgen dann aufgewacht, dass er mit einer wirklich überwältigenden Mehrheit gewählt worden ist. Das waren mit 130 Mandate. Ja, das war unangenehm, aber so muss man das immer sehen. Das ist auch das, was dann Miri Regev, die Kulturministerin eines Tages, als dann man gegen ihre Politik anfing, sich zu setzen, dann sagt, ihr seid jetzt ruhig, wir haben 30 Mandate, ihr habt nur 20 Mandate und das ist dann ein großer Unterschied. Die religiösen, orthodoxen Juden sind immer schon zur Wahl gegangen. Das ist nichts Neues. Orthodoxe Juden sind immer schon zur Wahl gegangen, allerdings mit der Vorgabe, dass sie keine Ministerposten haben wollen. Denn Ministerposten würde bedeuten, dass sie den Staat Israel anerkennen. Deshalb waren sie bereit, beispielsweise den Ausschuss für die Finanzen zu übernehmen, aber dafür nicht der Finanzminister zu sein. Und von daher sind Sie schon immer ein nicht-zionistischer Faktor der im zionistischen Faktor und waren eigentlich immer mit in den Koalitionen. Wer diesmal im Grunde genommen der große Sieger vorgegangen ist, abgesehen davon, dass Netanyahu persönlich einen großen Wahlerfolg zu verzeichnen hatte, waren die Nationalreligiösen. Die muss man von den Orthodoxen unterscheiden. Ja, okay, die Nationalreligiösen, die haben übrigens auch nicht so viel gewonnen, wie sie gedacht, aber sie wurden dann zu einem unabdingbaren Koalitionspartner. Und deshalb haben wir heute die rechteste aller Regierungen, die wir je gehabt haben. Solche, die heute mittlerweile Sprüche von sich geben, die schon an den Rand des demokratisch Erträglichen geht. Übrigens am Wahltag hat Netanyahu selber einen Spruch getätigt, von dem man nicht anders reden kann, als er rassistisch ist. Als er irgendwie die Angst hatte, dass er mit der Likud-Partei nicht durchkommt. Ich rede jetzt von der letzten Wahl. Ich habe ja von der ersten Wahl von Netanyahu geredet. Kurz, also ein halbes Jahr nach der Ermordung von Rabin. Ach so, von der, also dann habe ich Sie ganz, missverstanden. Ja, da geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht darum, warum er gewonnen hat, sondern wie hat es Shimon Peres geschafft, damals diese Wahl zu verlieren. Shimon Peres aus der Arbeitspartei. Es ist gerade ein israelischer Mythos entstanden, in dem der politische Mord Rabin, Peres hätte am nächsten Tag die Wahlen ausrufen können und sie mit 20 Mandate Unterschied gewinnen können. Stattdessen hat er irgendwie auf Versöhnung gesetzt und innerhalb von einem halben Jahr, nachdem natürlich auch dann die Selbstmordattentate dann in Israels Straßen anfingen zu toben, dass Busse in die Luft gingen und so weiter und so fort, hat es dann Shimon Peres, wie er es immer geschafft hat, auch diese Wahl zu verlieren. Das ist ein ewiger Verlierer gewesen, parteipolitisch und so weiter. Immer der Kontrahent von Dings, aber nie eine Wahl wirklich gewonnen. Und von daher war die Frage damals nicht, wie Netanyahu in die Regierung gekommen ist, sondern die Wahl war, wie hat es Peres geschafft, nicht die Wahl zu gewinnen. Wollte er es nicht? Bitte? Wollte er nicht gewinnen? Das ist eine Frage, die Sie zwar mit viel Vehemenz mir jetzt stellen, aber das ist eine Frage, die wir uns sehr viel gestellt haben. Ich habe mehrere Antworten dazu gekriegt von Leuten, die ich interviewt habe. Unter anderem auch die Antwort, dass er selber, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist eine Hypothese, die Angst gehabt haben mag, wenn es dem Rabin so in den Kragen gegangen ist, wer weiß, was da noch kommt. Aber das ist eine Vermutung, das ist keine Sache, die ich nachweisen kann. Ja. Also ich fand es hervorragender Vortrag, es war nicht mein erster, ich habe schon mal in der Rabengalerie der Jungen Welt gehört, aber es hat mir nicht gefehlt, die Zeit hätte wohl nicht gereicht, aber ich möchte darum bitten, das Ganze einzuordnen in die gesamte Weltlage jetzt, die Lage der Menschheit und der Natur auf diesem Planeten ist prekär in Gefahr. Wir können nicht vom Messias reden in 1000 Jahren oder sowas. So lange haben wir als Menschheit, nicht als Bevölkerung von irgendeinem Land oder was, sondern als Menschheit gar nicht mehr Zeit. Und wenn die Welt aus ökologischen Gründen zusammenbricht, dann wird Israel natürlich auch nicht verschont. Das wird sicherlich kein orthodoxer Jude und kein Nationaler sein. Aber schauen Sie, was soll ich Ihnen darauf antworten? Also meine Antwort darauf wäre ein ökologischer Sozialismus, der muss her, aber der wird nächste Woche nicht stattfinden. Und von daher kann ich Ihnen nur eine abstrakte Antwort geben. Gebeten wurde ich über Israel um den Zionismus zu reden, das habe ich versucht zu machen. Sie haben vollkommen recht, dass Israel nicht das Problem der Welt darstellt, aber es stellt durchaus das Problem im Nahen Osten, im Nahostkonflikt, der immerhin so brisant ist und auch so explosiv ist in seiner Potentialität, dass wenn da einiges gelöst wäre, wäre eine ganze Menge zumindest in dieser Region gelöst. Zur Frage der Menschheit und auch der ökologischen Frage, dann müsste ich einen extra Vortrag halten, dann müsste ich auch etwas über Kapitalismus sagen und ich müsste danach eine ganze Menge auch über die Frage des Zusammenhangs zwischen Kapitalismus und der Ignorierung von der ökologischen Fragen reden und so weiter und so fort. Aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Es hat Ihnen zu Recht gefehlt, aber das war auch nicht das Thema des heutigen Abends. Ich denke, das können wir ja vielleicht aufnehmen als Idee, dass wir da ein Zukunftsprojekt draus machen. Ja, gern. Komm auch gern wieder. Freue ich mich drauf. Die Dame hinten links, Laverne. Ich habe eine Infofrage zur Abwandlung von der Seestadt. Also gibt es Zahlen? Also ist es tatsächlich so, dass die Seestadt immer Nee, ich würde das nicht so. Ich glaube, die Abwanderungszahlen haben eben mit Lebenschancen bzw. mit Berufschancen zu tun. Das heißt also, das ist so. Das bewegt sich in sämtlichen Berufssparten. Ich kann heute keine meiner Doktoranden auf der Universität noch etwas anbieten. Die Universitäten sind verstopft und wenn ich die irgendwie jetzt also in ihrem akademischen Laufbahn, dann biete ich denen, geht nach Europa, geht nach Amerika und so weiter und so fort. Eine ganze Menge Leute, die irgendwie arbeitslos sind und so weiter, versuchen dann ihr Glück in Amerika beispielsweise. Es gibt Leute, die aus einer bestimmten Haltung her die gegenüber der Lebensqualität und Lebensperspektive abwandern. Die Zahlen halten sich vermeintlich die Waage, weil es immer wieder auch Einwanderungen gibt, beispielsweise in den letzten Jahren viel aus Frankreich, weil der französische Zustand, wo Juden und Leute wie mit Migrationshintergrund, nennt man das normalerweise, es für viele Juden haben unerträglich werden lassen und sie wollen dann lieber nach Israel gehen, um dort ihren Rassismus auszuleben. Aber das Problem besteht darin, dass immer mehr Strukturen entstehen, die es für viele Leute legitimer werden lässt, abzuwandern, als es vor Jahren noch gewesen ist. Vor Jahren war das ein Tabu, das wurde im Stillen gemacht. Es wird heute immer weniger zum Tabu, es wird sogar in der Publizistik heute ausgesprochen, teilweise sogar beschafft euch beispielsweise einen zweiten Pass. Also die Tatsache, dass es heute in Tel Aviv Leute gibt, die in der deutschen Botschaft, in der polnischen Botschaft, in der deutschen polnischen Botschaft, also Deutschen, die den Holocaust verursacht haben, in Polen, wo der Holocaust stattgefunden hat, dass man da gerade versucht, einen zweiten Pass zu kriegen, ist ein Indiz für einen Zustand, wo eine ganze Menge von dem, was früher noch den Zusammenhalt garantiert hat, mittlerweile enttabuisiert worden ist. Von daher würde ich jetzt nicht ungefähr davon reden, dass jetzt eine riesen Abwanderungsbewegung stattfindet. Es gibt eine ganze Menge Leute, die abwandern. Aber ich würde von den Strukturen reden, die dazu führen, dass die Leute beispielsweise, ich gebe Ihnen ein Beispiel, im Jahre 2011 hat eine Riesenprotestbewegung in Israel stattgefunden, anlässlich der sozialen Lage der Mittelschicht. Übrigens der Mittelschicht. Es war sehr symptomatisch, dass diese Mittelschicht nicht gegen den Kapitalismus demonstriert, auch nicht gegen die Besatzung der Gebiete, die zumindest auch ökonomisch hätte ausgewertet werden können, sondern eben als Mittelschicht, also als bürgerliche Mittelschicht, eben nur irgendwie um die Versetzung, mosaikhafte Versetzung oder kleidoskopfartig Versetzung durch Steinchen wollte. Aber was damals klar wurde, obwohl das keine revolutionäre Situation war oder so etwas, obwohl, als man 400.000 Menschen auf der Straße gesehen hat, das war schon sehr beeindruckend, daraus ist nichts geworden, aber 400.000 Menschen waren ein Indiz dafür, dass soziologisch sich etwas getan hat, war, dass die Lebenshaltungskosten jetzt nicht der unterbemittelten Schichten, der armen Schichten, sondern der Mittelschicht mittlerweile so weit gekommen ist, dass der Anspruch, irgendwie ein mittelschichtmäßiges, also ein bürgerliches Leben zu führen, mittlerweile in Israel von Lebenshaltungskosten immer schwieriger geworden ist. Und das ist für mich viel wichtiger als die Frage, ob die Leute jetzt aus ideologischen Gründen abwandern wollen oder nicht, sondern die Frage, inwieweit es halt immer schwieriger wird in Israel, einem sehr attraktiven Land in vielen anderen Aspekten, wie schwierig es geworden ist in diesem Land, auch für junge Leute beispielsweise sich eine Wohnung zu erwerben. Also eine Wohnungsnot, die entstanden ist und die, von der man dauernd redet, dass sie gelöst wird, aber sie wird nicht gelöst. Sie wird nicht gelöst. Alle wissen, dass das ein zentrales Moment ist, aber sie wird nicht gelöst. Können Sie vielleicht den Gründen sagen, warum wird es nicht gelöst? Erstens ist es nicht so leicht lösbar. Wohnungen müssen gebaut werden. Damit Wohnungen gebaut werden, muss man mehr oder weniger auch Grundstücke, die dem Staat gehören, freigeben. Damit sie freigegeben werden, muss man jetzt Städteplanung machen. Also man muss mehr oder weniger auch sagen, was sind landwirtschaftliche Gebiete und was nicht. Dann ist die große Frage, wer soll denn bauen? Soll der Staat bauen? Das geht ja gegen die Vorstellung von Netanyahu, der ja Neoliberale ist. Also nicht der Staat soll bauen, sondern sozusagen Privatunternehmen. Privatunternehmen bauen sehr auf sehr hohem Niveau, aber die wollen den Reibach machen und so weiter. Das heißt also, es lässt sich viel leichter diagnostizieren, dass das das Problem ist, als es unter den Bedingungen des den Wohlfahrtsstaat total zertrümmernden Regierung, die eben neoliberal-kapitalistisch ausgerichtet ist, auch diese Sache auch zu lösen. Also da gibt es eine ganze Menge andere Faktoren, aber das nur mal ganz, um spontan die Antwort zu geben. Hier vorne. Mich interessiert, Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, oder Sie haben gefragt, und es wäre Ihnen ein Rätsel, warum die Bevölkerung in Israel immer wieder den Netanyahu wählt. Haben die Menschen denn da überhaupt eine Alternative? Gibt es eine Partei oder mehrere Parteien, die eine andere Politik durchsetzen würden oder wenigstens das versuchen? Also Sie haben ja auch auf deutsche Verhältnisse angespielt dabei. Wir sind natürlich hier auch in schwierigen Lagen und bewegen uns auch. Sie sind sogar in der mittlerweile total beknallten Lage, dass man vorschlägt, dass man überhaupt keinen Gegenkanzlerkandidaten mehr. Also das ist, bei Ihnen wird die Politik auch schon entpolitisiert sozusagen. Aber Ihre Frage ist mehr als berechtigt. Es ist leider so, aus Gründen, die ich versucht habe, vermutlich nicht deutlich genug rauszuarbeiten, die Annäherung zwischen Arbeitspartei und der Likud-Partei, nicht nur in der außenpolitischen Frage, da ohnehin, aber auch in der innenpolitischen Fragestellung, zur sozialen Fragestellung, kulturellen Fragestellung und so weiter und so fort, hat dazu geführt, dass man viele Israelis sagen, wenn ich die Alternative, beispielsweise diesen Herzog oder die Livni oder irgendjemand wählen soll, die ja im Grunde genommen aber nicht so sehr etwas anderes wollen als der Netanyahu selbst, dann will ich lieber das Original statt irgendwie die Kopie. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Likud A und Likud B, dann sagen die Leute, wozu denn Likud B wählen, wenn Likud A das Original ist. Und es ist in der Tat so, dass man, wenn man im Großen und Ganzen die Hegemonialverhältnisse in Israel sieht, dass ich im Moment keine Alternative sehe zu Netanyahu. Und ich sehe keine Alternative, weil man eventuell auch gar nicht die Alternative haben will. Das heißt also, die Alternative müsste etwas Radikales sein, das sagt, ich will jetzt beispielsweise den Frieden durchsetzen oder ich will von mir aus jetzt den Sozialstaat wieder einführen und so weiter. Gibt es denn da irgendeine kleine Partei, die solche Ziele hat? Ach, die gibt es schon seit immer, aber die hat ja nichts zu bestellen gehabt. Also es gab ja immer schon erstens die Meretz-Partei, also die zionistische Linke, die mittlerweile so eingeschrumpft ist, dass man bei der letzten Wahl die Angst hat, dass sie die 5%-Hürde nicht überstehen würde. Es gibt natürlich die nicht wählbare, auch bei Ihnen nicht wählbare, auch bei uns nicht wählbar, die israelische, nicht zionistische Linke, also beispielsweise die Kommunisten zusammen mit den anderen Arabern und so weiter, die sollte gemeinsame Liste, wie sie genannt werden, aber die sind nicht wählbar, deshalb, weil sie nicht zionistisch sind. Also jeder, der sie wählt, beispielsweise wie ich, ist sozusagen ein Aussätziger schon darin, dass er sie gewählt hat und so. Ähnliches, wie es bei Ihnen mit der Linken gibt, wobei die Linke deshalb auch sehr bemüht ist, bei Ihnen endlich wählbar zu werden, womit sie aufhört, Linke zu sein. Okay, aber im Prinzip hätten die Leute, wenn sie wählen wollten, die Möglichkeit, auch was anderes zu wählen. Aber schauen Sie, das Problem besteht ja darin, dass in der Theorie es immer eine Alternative gibt. In der Theorie kann man immer den Gegenkandidaten wählen, damit er irgendwie zum Gegenkandidaten erhoben wird. Aber wenn man das Gefühl hat, dass der Gegenkandidat überhaupt kein Gegenkandidat ist, dann gibt es sozusagen diesen Kreislauf, diesen dialektischen Kreislauf. Es gibt keinen Gegenkandidaten, weil man keinen Gegenkandidaten gewählt hat. Und man hat keinen Gegenkandidaten gewählt, weil man gar nicht irgendwie an Kategorien des Gegenkandidaten denkt. Und so speist sich sozusagen dieser Zustand, dass man in der großen Pfütze von zwei zentralen Parteien lebt, die mehr oder weniger dann immer weniger die Koalitionspartner. Und es ist interessant, dass die Koalitionspartner, die herangezogen werden, entweder religiöse Parteien sind oder rechtsradikale Parteien sind. Schon seit vielen Jahrzehnten so. Es gibt keine israelische Linke mehr, die noch nennenswerterweise eine Option, eine Gegenoption darstellt. Und einer israelischen Linke bedürfte es, damit es überhaupt jetzt eine Alternative gibt. Hier war eine weitere Wortmeldung und dann Sie. Ein ganz kleiner Moment, die Dame war zuerst. Ja. Mich würde interessieren, bezogen auf den Zionismus, über sowohl historisch als auch aktuell, das Verhältnis von Regierung, dem militärischen Komplex und Geheimdiensten. Denn es gab also hervorragende, sehr seltene also Berichte auch im Fernsehen über die Verselbstständigung von den Militärs, die eben auch eigene Gesetzmäßigkeiten für die Palästinenser schufen und, und. Und das interessiert mich, wie es sich entwickelt haben, ob es da ganz große Unterschiede gab, wer jetzt so tonangebend ist, also in Bezug jetzt auf das Zionismus-Thema. Schauen Sie, das Problem kann ich nur strukturell beantworten. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, die und die Person und so weiter und so fort. Aber ich kann strukturell sagen, dass die Regierung, Militär und Geheimdienst immer in Israel miteinander verbandelt waren. Was damit zusammenhängt und was gezeitigt hat, also was bewirkt hat, dass eine ganze Menge, viel mehr als in irgendeinem europäischen Land, Generäle, die irgendwie ihren Dienst beendet haben, dann in die Politik gehen. Also Sie können schon sehen darin, dass sozusagen was ich mit der Fetischisierung der Sicherheitsfrage vorhin artikuliert oder apostrophiert habe, die Tatsache, dass man Leute, die aus einem Militärhintergrund kommen, die werden dann späterhin die Führer der politischen Klasse. Entweder waren sie große Generäle, so wie Ariel Sharon oder Yitzhak Rabin, oder Moshe Dayan natürlich vorher, oder sie waren zumindest so wie Netanyahu in einer Eliteeinheit und so weiter, was er sich auch zugute hält. Und wenn er sich nicht selber zugute hält, dann zumindest also den Mythos seines in Entebbe umgekommenen Bruders, der also auch ein wichtiger Militär war. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, dass diese Leute nicht unbedingt jetzt an die Spitze müssen, sondern die Frage, wie viele Leute, die aus dem Militärdienst entlassen worden oder pensioniert worden sind, dann in den Mittelbau von Wirtschaft und sogar manchmal sogar Kultur und sowieso dann noch in den Mittelbau der Politik gehen. Und das sind eine ganze Menge Leute. Das heißt, die Verbandung ist schon strukturell da. Aber weil auch die Sicherheitsfrage in Israel, das versuchte ich ja in meinem Vortrag darzustellen, dass es schon im Zionismus immer angelegt gewesen ist und späterhin auch verdinglicht und fetischisiert worden ist, weil die Sicherheitsfrage immer zentral gewesen ist, war diese Verbandung auch strukturell immer gegeben. Das heißt, jeder, der nicht selber irgendwie ein Militärmensch war, wie Menachem Begin oder Levi Eshkol, um zwei Premierministers herauszustreichen, haben sich immer sehr starke Militärmenschen als Verteidigungsminister genommen. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger sich speist. Jetzt die Geheimdienste sind ein anderes Thema. Erstens sind sie geheim. Was interessant ist in den letzten Jahren, ich dachte, dass Sie darauf anspielen. Sie wissen ja, dass diejenigen, die beruflich mit etwas befasst sind, sich spätestens dann, wenn sie unter sich sind, sich nichts vormachen. Also wenn beispielsweise in Volkswagen gelogen wird über die Auspuffwerte und so weiter und so fort, dann kann zwar die Direktion sagen, so und so sieht es aus, aber diejenigen, die im Grunde genommen damit zu tun haben, die wissen genau, dass schon geschummelt bzw. gelogen wird schon seit Jahren. Es war ganz interessant, dass in den letzten 3-4 Jahren ehemalige Geheimdienst, zentrale Figuren des Geheimdienstes, also die sozusagen die obersten Führer des Geheimdienstes waren, hervorgetreten waren und gesagt haben, Israel muss die Zwei-Staaten-Lösung eingehen. Wir müssen das palästinensische Problem lösen. Die wissen nämlich genau, was Sache ist. Die einzige Frage, die sich natürlich stellt, warum haben sie erstmal 30 Jahre Geheimdienst gemacht und sind dann, nachdem sie pensioniert worden sind, dann an die Öffentlichkeit getreten? Warum haben sie das nicht schon zu... Bitte? Das ist nicht nur in Israel so. Ja, aber ich weiß schon, wie Sie Ihre Fragen stellen heute Abend. Wir reden aber Israel, über Israel heute Abend. Ich weiß, dass es nicht nur Israel ist, ich weiß auch die Tatsache, dass Menschen böse sind überall auf der Welt und so weiter. Das tröstet mich auch, das versöhnt mich nicht. Es geht um das Land, über das ich heute Abend geredet habe. Ja, und ansonsten, wie gesagt, der ökologische Sozialismus muss her. Meine Frage zielte darauf hin, dass das Militär die Gesetzgebung für die Palästinenser brutalst entwickelt, unabhängig jetzt von, natürlich mit Einverständnis, aber unabhängig von der Regierung. Und dass die das, und die haben jetzt auch... Da ist nichts unabhängig von der Regierung. Sie können davon reden, dass, wie ich gesagt habe, dass die Siedler einen Staat im Staat darstellen, aber alles, was die Militär ist, ist immer schon total verbandelt und total unter Affinität und Kommunikation zwischen Militären. Es ist ja mittlerweile so, das müssen Sie bedenken, ich dachte, darauf ziehen Sie hinaus, dass im Militär die gesamten mittleren Ränge, also bis zu dem, was man unter Oberst oder wie nennt man das, also den Rang unter den Oberst, bis zu den Rängen und bis zu den Obersträngen, also mittlerweile Siedler sind. Und eine ganze Menge Leute aus der Siedlerbewegung mittlerweile dort sind. Das heißt, da gibt es eine ganz andere Art der Verbandelung zwischen Militär, Zivilgesellschaft. Und weil diese Politik ja auch geführt wird von zentralen Leuten der Siedlerbewegung, wie beispielsweise Naftali Bennett oder die Jacquet und so weiter und so fort, ist das mehr oder weniger strukturell miteinander verschwistert. Da ist nichts, was man irgendwie sagen kann, irgendwie, die haben sich abgekoppelt und machen jetzt ihre eigenen Gesetze. Das ist durchaus ganz im Sinne der Regierung, wenn sie das dann sozusagen, der Militärgesetze sozusagen in besetzten Gebieten dann praktizieren. Ganz im Sinne der Regierung. Okay. Ja, ich habe jetzt schon angefangen, über die Zwei-Staaten-Regelung anzuführen. Und was mich interessieren würde, Sie haben zwar starke Argumente dagegen gebracht und haben gesagt, das ist eigentlich aus israelischer Sicht keine Option, aber die Herr in der Reihe hat auch schon gefragt, international wird das ja anders gesehen. Ja. Also sowohl John Kerry als auch die Europäische Union verlangen und drängen immer wieder auf die Zwei-Staaten-Regelung. Das ist das eine. Ich meine, es gibt ja eigentlich da auch erste Ansätze für einen Mittelweg, ne? Land für Frieden und so weiter. Und mich würde interessieren, wie sehen Sie denn da die Rolle Deutschlands? Ich sehe eigentlich, dass Deutschland da in der EU sich sehr zurückhält. Ne? Ja. Also wenn es darum geht, diese Dinge voranzutreiben, Deutschland enthält sich der Stimme. Und wie schätzen Sie das aus Ihrer Sicht ein? Was erwarten Sie da eigentlich auch aus Deutschland? Erstens habe ich mich nicht gegen die Zwei-Staaten-Lösung geäußert. Also Sie haben starke Argumente dagegen gemacht. Schauen Sie, meine Argumente sind ja nicht diejenigen, die meine Gesinnung widerspiegeln, sondern das sind die Argumente, wie sie die Struktur sind. Ja, genau. Alles, was ich gesagt habe, sollte es zu Zwei-Staaten-Lösung kommen, müsste man auch damit rechnen, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Situationen in Israel gibt. Jetzt meine Gesinnung. Ja, bitteschön, wenn man den Zionismus in irgendeiner Weise noch aufrechterhalten will, dann gehe man bitte mal diese Lösung ein, mit dem Risiko, dass es dann zu bürgerkriegsähnlichen Situationen kommen könnte. Meine Vorstellung ist noch immer, dass in der momentanen historischen Phase, ich rede zu Ihnen deshalb, dass in der momentanen historischen Phase die Zwei-Staaten-Lösung die eigentliche zu anzustrebende ist. Dafür müssen aber die vier Bedingungen des Oslo-Prozesses erfüllt werden. Räumung von 95% der besetzten Gebiete, Abbau von so und so vielen Siedlungen unter Beibehaltung von denjenigen, die nicht mehr auflösbar sind, Jerusalem-Frage, Hauptstadt zweier Staaten und wie gesagt eine symbolische Anerkennung der Rückkehrfrage der Palästinenser, wobei ich also immer von 200.000 ausgegangen bin. Meine palästinensischen Kollegen reden von immer 100.000, 120.000. Also ich bin gar nicht so sehr überzeugt, dass so viele Palästinenser in einen israelischen Staat zurückgehen würden. Die Zwei-Staaten-Lösung ist also durchaus die von mir anvisierte, aber ich bin nicht Idiot genug zu glauben, dass, indem ich das ausgesprochen habe, ich auch nicht weiß, mit was für Problemen es zusammenhängt. Und die habe ich versucht, heute Abend zu artikulieren. Meine These war die, dass es eine Zeit gab, wo diese Zwei-Staaten-Lösung hätte haben können. Also diese Lösung hätte praktiziert werden können. Und meine Fragestellung war, warum wurde sie nicht praktiziert? Und das war ja der Versuch von mir heute, über lange Strecken das darzustellen. Jetzt gibt es in der Tat das, was die zionistische Linke sich immer erträumt, dass der Druck von außen kommt. Amerika, die EU und so. Und ich sage Ihnen Folgendes. Die Amerikaner interessiert es gar nicht, ob Israelis und Palästinenser sich gegenseitig abschlachten, solange die geopolitischen Interessen von Amerika nicht tangiert sind. Denn wollten die Amerikaner Israel in Druck setzen, hätten sie das innerhalb von einer Woche so in Israel in die Knie zwingen können, dass es schon längst hätte gelöst werden können. Und auch das ist eine Frage des Willens. Es gibt geopolitische Interessen der Amerikaner, die ich jetzt nicht größer erörtern möchte, warum sie Israel noch immer einen Verbündeten, selbst nach dem, was Netanyahu gegenüber Obama jetzt angerichtet hat, noch immer Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Die EU, insofern es sie gibt, davon muss man immer gehen, die EU, insofern sie gibt, wäre in der Tat jemand, also eine Entität, die eine ganze Menge bewirken könnte, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Zukunft sowohl von Israel als auch Palästina mehr oder minder in der EU liegt, insofern sie nicht schon längst in China liegt, also von uns allen in China liegt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Europa viel mehr als Amerika, Export und so weiter und so fort. Der Grund, warum die EU sich nicht stärker macht, ist unter anderem deshalb, weil die deutsche Position eine Hinderung darstellt, und zwar aus historischen Gründen. Deutschland, zumindest also was die politische Klasse Deutschlands anbelangt, artikuliert sich noch immer als angesichts dessen, was deutschen Juden angetan haben, dass es Israel nicht kritisieren darf, dass es Israel nicht attackieren darf und so weiter und so fort. Und das Ergebnis davon ist, dass Deutschland im Grunde genommen einen Hinderungsfaktor darstellt in einer dezidierteren Politik der EU gegenüber Israel. Wenn Israel sagt, dass Europa insgesamt antisemitisch ist, wird interessanterweise Deutschland davon immer ausgenommen, weil Deutschland immer pro-israelisch ist, weil eben diese Äquivalenz gemacht wird. Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik seien das Gleiche. Wenn ich der deutschen politischen Klasse einen Rat geben dürfte, natürlich wird die deutsche politische Klasse sich einen Scheißdreck um einen Rat kümmern, aber dürfte ich einen Rat geben, dann würde ich sagen, ihr tut Israel keinen Gefallen, indem ihr euch mit Israel solidarisiert, denn es wirkt sogar gegen die israelischen Interessen, nicht nur gegen die palästinensischen, es wirkt auch gegen die israelischen Interessen, was ihr da meint, noch immer absegnen zu sollen. Aber das kann natürlich ein deutscher Politiker sich nicht leisten zu sagen. Denn in dem Moment, wo er sagt, dann hat er sofort die Attacke von der Springerpresse, vor allem von der, dass er Antisemit sei. Und somit ist er dann mehr oder weniger dann politisch erledigt. Also das heißt, von daher ist es in der Tat ein Problem, auch aus der inneren Logik und den Interessen. Konstellation eines deutschen Politikers. Ich kenne keinen, der es heute dazu bringen könnte, dass Deutschland sich in einer dezidierten Haltung Israel gegenüber im Sinne Israels sich zu präsentieren. Und das hat natürlich historische Gründe, das hat nationalpsychologische Gründe und es hat vor allem auch die Gründe, dass man eben nicht als Antisemit darstellen will. Und die israelische Propaganda macht das immer wieder. Jeder Kritik an Israel ist gleich antisemitisch. Die Welt ist gegen uns. Die Welt ist antisemitisch und so weiter und so fort. Die Politiker der Linksparteien wurden auch schon als Antisemiten angegriffen. Ganz kurz, es gab jetzt relativ viele Wortmeldungen. Ganz kurz, der Herr hier. Ja, habe ich gesehen. Ja, also was ich vermisst habe, war dass die andere Sichtweise, dass nicht auf Israel gerichtet, sondern auf die Palästinenser. Zum einen glaube ich nicht, dass Taliban und der israelische Staat sich davon abhalten werden lassen, was im Irak immer gefordert wurde, nämlich die Israelis mehr zu treiben. Ich weiß auch deswegen nicht, wo der Frieden herkommen soll. Das ist ein ganz großes Rätsel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht ganz verstehe, was Ihr Einwand ist. Also wenn Sie jetzt sagen wollen, dass es immer schon einen Hass auf Israel gegeben hat und von daher der Frieden nicht möglich ist, dann setzen Sie ein A priori, das gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise noch erschütterbar ist. Und dann können Sie Regierungssprecher der israelischen Politik werden. Also das heißt, Sie würden ganz im Sinne der israelischen Politik argumentieren. Unsere Argumentation in Israel von denjenigen, die wirklich den Frieden anstreben, wäre das Problem zwischen Israel und Palästina gelöst, und zwar real gelöst durch Landrückgabe, würde eine ganze Menge von dem entsorgt werden, was sozusagen den Hass auf Israel heute schürt. Jetzt, wenn Sie nicht dran glauben, dann ist mehr oder weniger zu sagen, dass Israel keine Zukunft hat. Ja, also das ist das, was Sie mehr oder weniger versuchen zu sagen. Nun leben Sie in Deutschland und ich lebe in Israel. Ich muss daran glauben, dass Israel eine Zukunft hat und deshalb meine ich, dass wir den Frieden haben wollen und nicht sagen, dass der Frieden nicht möglich ist. Alles, was geschichtlich entstanden ist, ist auch geschichtlich veränderbar. Wenn man nicht daran glaubt, dann ist man sozusagen dann irgendwie zu Mumie erstarrt. Sind sie nicht, sie haben sich eben artikuliert, aber man darf nicht so denken, wie sie denken. Es gab auf der linken Seite eine Wortmeldung. War das jetzt eine... Nee, okay, dann ich fand Ihren Vortrag auch sehr gut, weil ich, das habe ich erst heute erfahren. Ich finde, ich habe durch meine Wirtin, das war die Tante und die Hans Rosenthal, Leute kennengelernt, die in Israel aufgewachsen sind. Das Projekt mit Kibbutzen, Jugendliche so zu erziehen, dass sie sozial sind, das hat mir einer geschildert. Da hat einer, der mutwillig älter war als die anderen Langeweile, was durchgebrochen, um es auszutauschen. Und das eben auch wieder, wenn das schon von Eltern der Weg bereit ist, dass es besser ist, wahrscheinlich muss jeder Jugendliche das selber erkämpfen. Und die andere Sache, das war dieselbe, die Sie schon vorher erwähnt haben. Kant hat einen wesentlichen Aufsatz geschrieben, der die Völker verbinden lässt, nämlich zum ewigen Frieden. Dann wird von oben gesagt, kann man besser schreiben. Schopenhauer hat das gelebt, weil er viele Kulturen kannte und sehr gut alle Kulturen kannte. Das Ironische ist ja, die größten Wissenschaftler waren Juden, die Vielfalt predigten. Und jetzt ist ausgerechnet Israel der Staat, der sich gerne immer sagt, Hitler hat es kaputt gemacht, jetzt können wir machen, was wir wollen. Und das Wichtige ist, wenn man den Palästinensern keine Möglichkeit gibt, sich zu äußern als Staat, die sogar zuerst da waren, sind die Israelis nur im Verneinen eins, aber das Positive, wahrscheinlich der Mensch so eingerichtet, wenn wir uns positiv ändern, machen wollen, gehen wir durcheinander, wir können nur gemeinsam verneinen. Deswegen kann nur hoffen, dass es besser wird. Aber Bauch hat auch gesagt, die Hoffnung hat nichts geholfen. Schauen Sie, Sie sind etwas später, wenn ich mich erinnern kann, später in den Vortrag reingekommen, denn das, was Sie eben mit großer Emphase dargestellt haben, habe ich versucht, ja mehr oder weniger, was ich ex negativo genannt habe, auch darzustellen. Auch über die Kibbutzbewegung habe ich als den Ausgangspunkt des Zionismus geredet und wie das mehr oder weniger dann... Anarchistische Bewegung, die ist überhaupt... Bitte? Ich war eine anarchistische Bewegung, war zu wenig hier. Ich wusste gar nichts von der Feinde. Sag nur Karl Geiger. Ja, das ist. Das ist eine es tut mir leid. Ein wesentlicher Denker als Itzebuck und Kuhmensch. Aber es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht persönlich Bescheid gegeben habe, dass der Vortrag heute Abend stattfindet. Werde ich nächstes Mal tun. Das Wort geht an Sie. Ich hatte mich spontan gemeldet. Das passte besser vorher. Manche sagten, die Haltung der Deutschen, der Bevölkerung jetzt hier zu Israel. Mir ist in der vorigen Woche selbst passiert und das in einem Kreise von Linken und von unter Antifaschisten, VVN, dass, als es um Flüchtlinge ging, das Problem brauche ich nicht auszuweiten, ich darauf hingewiesen habe, dass man doch mehr auf die Ursachen gehen muss und dass es eindeutig in meinen Augen auch westliche und USA-Politik, wo dann kam, also bitte kein Anti-Amerikanismus, nicht auch so wie bei Israel, dass man sagt, man hat nichts gegen Israel, aber gegen die Regierung. Und das ist also so weit vorgedrungen, dass es, also diese Haltung, dass es nicht sagen wird, ich meine, ich lasse mich ja nicht in die rechte Ecke stellen deswegen. Ne? Aber das ist das Problem. Wenn ich noch eine Frage jetzt aber anfügen kann, das hat damit nichts zu tun. Sie hatten vorher gesprochen als Vorläufer Kibitzum-Bewegung und so. Ich bin nicht so gut orientiert, obwohl ich manches lese. Aber ist nicht vieles, was angedacht war im Kibitzum, an diesen erstrebenswerten Zielen, die sich in Einklang genannt haben, lebt da noch etwas und wie viel? Ja, es ist beides möchte ich, auf beides möchte ich eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin durchaus Ihrer Meinung, dass Krisen auf ihre Ursachen hin untersucht werden müssen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise von Terror rede, kann ich nicht nur irgendwie von der Erscheinung des Terrors reden, sondern ich muss auch sagen, warum kommt überhaupt Terror zustande. Wenn ich von bestimmten Momenten in der Besatzung rede, muss ich auch darüber reden, wie kommt es dazu, dass es die Besatzung gegeben hat und so weiter. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das Problem ist, dass wir sehr oft aber, wenn wir, ich darf das mal so sagen, wenn wir wirklich auf die Ursachen zurückgehen wollen, dann müssen wir entweder bei Adam und Eva beginnen und die Rekonstruktion davon, was die Ursachen sind, ist dann eine sehr, sehr langwierige. Oder wir kommen dann in den Bereich der Interpretation. Also der eine sagt so, der andere sagt so, der dritte sagt so. Ich habe versucht, heute eine eigene Position darzustellen. Das Problem besteht darin, dass sie sowohl Recht haben, als auch es unmöglich ist, das sehr oft auch zu machen. Denn ich kann natürlich jetzt die Flüchtlingslage, von der Sie gerade geredet haben, die ja wirklich jetzt eklatant geworden ist, sagen, es muss erstmal die Ursache, dass es überhaupt Flüchtlinge geben, die muss erstmal erkannt und die muss gelöst werden. Aber was mache ich denn, wenn jetzt Hunderttausende... Aber nicht leugnen. Nein, nicht leugnen. Aber was mache ich denn, wenn Hunderttausende kommen? Ich muss das erstmal praktisch lösen und dann auch mich um die Frage, wie kommt es überhaupt in die Welt, dass es so viele Flüchtlinge gibt. Also die Kibbutzim-Bewegung war in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ein großer Hoffnungsträger des zionistischen Sozialismus. Auf der anderen Seite kann man mit Marx sagen, solche Monaden, sozialistische Monaden, die können ja nichts bewirken, wenn das gesamte Land kapitalistisch ausgerichtet ist, dann ist es früher oder später so, dass der Kapitalismus sich sozusagen krebsartig einfräsen wird in diese sozialistischen Monaden. Also wenn es nicht einen Gesamtzustand des Sozialismus gibt, sind diese sozialistischen Monaden dann mehr oder weniger zum Tode verurteilt. Und das ist ja, was mit der Kibbutzbewegung passiert ist. In dem Moment, wo die Arbeitsbewegung, noch eine Sekunde, dann befreie ich Sie schon. Lassen Sie mich. Ich habe noch das Wort nicht verstanden. Monade, kenne ich nicht das Wort. Es ist ein von Leibniz. Lassen Sie in der Monade, also sozusagen die abgeschlossene, abgekapselte Einheit. Ja. im Gesamtzusammenhang. Also wenn ich irgendwie Sozialismus mir jetzt irgendwie in diesem Haus der Demokratie mache und draußen tobt der Kapitalismus, ist es nur eine Folge der Zeit, dass das, was draußen tobt, mehr oder weniger sich eingefräst haben wird hier. Und deshalb ist es in der Tat auch so passiert, in dem Moment, wo die Arbeitspartei ihre Herrschaft verloren hat und die Unterstützung, die sie den Kibbutzbewegungen gegeben hat, mehr oder weniger auch minimisiert hat, ist die Kibbutzbewegung eingegangen und eine ganze Menge von dem, was ursprünglich Gemeinwesen und kollektive Produktionsmittel und so weiter ist, dann übergegangen in die Privatisierung, und die Kibbutzbewegung wird es innerhalb von wenigen Jahren nicht mehr geben. Das heißt also, sie ist dem Untergang geweiht, ganz übrigens im Sinne der momentan und schon seit einigen Jahren herrschenden Regierung. Die will ja auch mit der Kibbutzbewegung nichts zu schaffen haben. In Anbetracht der Zeit, hier gab es noch eine Wortmeldung und ich würde zum Abschluss auch noch eine Frage stellen wollen. Oh, Entschuldigung, genau. Dann, und dann würde ich die Runde schließen. Einverstanden? Ja? Sehr schön. Die Entwicklungsmöglichkeiten von Israel und Palästina, kann es nicht auch eine Strategie der herrschenden Israel sein, durch die Maßnahmen in der Vergangenheit gegenüber Palästina Maßnahmen, die sie gegen Palästina in der Vergangenheit und aktuell unternehmen, damit die Hoffnung verbinden, dass die Palästinenser doch irgendwann mal insgesamt verschwinden aus dem Gebiet. Oder anders formuliert, dass jeder dieser Herrschenden, wenn er für morgens aufsteht, ans Fenster geht und noch ein Palästinenser beobachtet, sich ehrlich Herzens wundert, wie ist das möglich, dass die das alles hinnehmen und nicht schon lange nicht mehr verlassen. Schauen Sie, der Wunsch der Palästinenser, dass die Juden eines Tages verschwinden, ist ungefähr genauso abstrus gewesen wie die Vorstellung der Zionisten, dass die Palästinenser eines Tages verschwinden. Die verschwinden nicht. Die Lebensbedingungen sind so, dass eine ganze Menge Leute dann ihr Heil suchen mögen. Reden lassen, dann können Sie nachher kommentieren, okay? Dass eine ganze Menge Leute auswandern mögen, um Arbeitsmöglichkeiten nach Saudi-Arabien, in Kuwait und so weiter und so fort. Aber das Gros der Palästinenser sind auf ihrem Land, bleiben im Land and they're there to stay. Das heißt also, die werden auch bleiben. Das ist auch das, was sie verkünden und das ist auch das, was sie praktizieren. Also es kann keine politische Lösung sein, die irgendwie darauf hofft, dass man irgendwie wie mit einem Zauberstab eines Tages aufwacht und alles verschwunden ist, was sozusagen die Bedrohung dargestellt hat. Das ist ein politisches Problem, das politisch gelöst werden muss. Und weil es meines Erachtens ein Territorialproblem ist, muss es auch in der territorialen Aufteilung des Landes gelöst werden. Was ich mir dann vorstelle für die Zukunft, ist eine intensive Zusammenarbeit von Israel, Palästina, sogar vielleicht, ja. Ich habe mich da nicht ganz klar ausgedrückt. Ich meine jetzt nicht als eine geplante Verhandlungslösung, sondern eine ganz zwangsläufig faktische Entwicklung, dass die Lebensbedingungen immer schlechter werden. Also wenn man sich den Gazastreifen anschaut, dass man, wenn man jetzt die großen Flüchtlingsbewegungen in anderen Ländern der arabischen Welt betrachtet, warum nicht? Also es ist einfach eine Frage. Für mich ganz erstaunlich, wie diese, ich nenne es mal Lebensbedingungen von den Palästinensern noch ausgehalten werden. Sie haben ja vorhin auch ausführlich dargestellt mit der Siedlungstätigkeit. Also es ist ja auch eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil gerade wenn die EU mit ihren Vorschlägen da war. Wenn dann praktisch Israel sagen kann, ja, heute können wir verhandeln, weil es gibt keine Situation. Schauen Sie, Sie reden von etwas, ich möchte das jetzt irgendwie auf Sie, schauen Sie auf Ihre eigene Geschichte. Deutschland hat zwei Weltkriege in die Welt gesetzt, zumindest anderthalb Weltkriege, und den zweiten so, dass Deutschland 1945 in Schutt und Asche gestanden hat. Okay? Viel schlimmer als die Palästinenser damals, also es waren Millionen von Menschen umgekommen, Schutt und Asche und so weiter. Es war ja nicht so, dass man dann gesagt hat, okay, die Deutschen sind unter diesen Lebensbedingungen nicht, sondern die Deutschen haben dann versucht, dann sozusagen ihren Staat neu aufzubauen, im Osten in der einen Weise, im Westen auf der anderen Weise. Das war das Land der Deutschen, das war das Land der Palästinenser, das ist das Land der Palästinenser. Und selbst wenn es Abwanderungsbewegungen gibt, wie auch übrigens in Israel Abwanderungen gibt, das Gros der Leute sieht das sozusagen als ihr Land, auch weil sie darin gewachsen sind, aber auch weil sie darin ihre Zukunft sehen. Und deshalb sehe ich im Moment nicht die Entwicklung, die sagt, eines Tages werden die Leute alle en masse irgendwie verschwinden, weil die Lebensbedingungen unerträglich sind. Wenn es dazu eines Tages kommen sollte, dann wird es nicht so sehr wegen den ökonomischen Bedingungen stattfinden, sondern vielmehr, wenn eines Tages die Destruktion so schlimm ist, dass es nicht aushaltbar ist. Aber wenn es dazu kommen wird, wird auch von Israel nicht sehr viel übrig bleiben. Denn sollte es zu einem regionalen Krieg kommen, wo alles irgendwie in Schutt und Asche gelegt wird, wird auch Israel längerfristig nicht existieren können. Der Frieden ist notwendig für beide Seiten und man kann nicht darauf hoffen, dass irgendwie die ökonomische Verarmung dazu bringt, dass eines Tages 3, 4, 5 Millionen Leute einfach abwandern. Das geht nicht so. Historisch geht es nicht so. Ich habe die so verstanden, dass eben die Bedingungen immer schlechter gemacht werden. Ich habe verstanden, was der Herr gefragt hat, und ich versuche auch zu antworten. Es mag eine Fantasie der Israelis sein, aber die klappt einfach nicht. Die sind da. Selbst als man versucht hat, die jetzt einzuschnüren, 1,5 Millionen im Gazastreifen, man hat sich zurückgezogen und sie zu erwürgen, die wandern nicht ab, sie sind da. Bei mir war es eine offene Frage und gleichzeitig eine extreme Kritik an Israel. Und Bewunderung nur gegenüber den Palästinenser, dass die das gemacht haben. Bloß ihr Vergleich mit Deutschland stimmt meines Erachtens nicht, weil in Deutschland ja irgendwann das beendet war. Sie hatten ja Aussichten. Es gibt auch in Palästina, das dürfen Sie nicht in Abrede stellen, denn ansonsten sind wir gleich an der Stelle wieder, wo wir sagen, dass alle Koordinaten schon so gelegt sind, dass es keine Lösung geben kann. Es gibt in dem Moment, wenn es einen Frieden geben wird, in dem Moment, wenn es einen Kompromiss geben wird, in dem Moment, wo sogar die minimalen Lebensbedingungen verändert werden, dass es wie mehr Baugewerbe und so weiter geben wird, dann gibt es die Möglichkeit, auch Palästina selbst auch in diesem verarmten Landstrich des Gazastreifens als der ärmsten der Welt und so weiter, kann es dann florieren. Das heißt, die Frage ist nur, ob man jetzt die politischen, ökonomischen Bedingungen herstellt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass man sagt, dass man versucht, diese Leute auszubluten. Denn früher oder später würde es dann dazu kommen, dass es zu einem regionalen Krieg kommt. Verstehen Sie, der regionale Krieg bedeutet dann, dass auch Israel dann mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, na, die sind ja stark damit. Die Dame ganz hinten. Sie haben ja die Frage gestellt, warum macht Israel keinen Frieden? Also warum macht die israelische Politik, der israelische Staat keinen Frieden? Wenn ich mir jetzt die Rolle des Staates im Kapitalismus ganz allgemein hinstelle und dann stelle ich die Frage, inwieweit spielt das ökonomische Interesse an den Sonderwirtschaftszonen in der Westbank, also Balkan und so, eine Rolle dafür, dass einfach der Zustand so aufrechterhalten wird, wie er ist, denn immerhin, da werden durch den Entzug der Lebensgrundlagen der Palästinenser ständig billige Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt, privaten Leuten, Firmen, die da Gewinne machen. Die Sicherheit wird aber aus Steuergeldern vom Staat geliefert. Das ist doch ein wunderbares Wirtschaftsmodell. Ja, aber es hat ja nicht so geklappt. Das heißt, also es gab eine Zeit nach 67, wo man sagt, wir brauchen die Gebiete, die besetzten Gebiete, weil wir da die billigste Arbeitskraft kriegen. Und dann wurde eines Tages diese Arbeitskraft zum Sicherheitsproblem und dann hat man das sehr, sehr bald gelöst. 90% der Palästinenser waren im Baugewerbe, das waren die Bauarbeiter und so weiter. Und als sie zum Sicherheitsproblem geworden sind, wurden sie eingekesselt und eingeschlossen in Dings, wurden nicht mehr eingestellt. Dafür hat man angefangen, Rumänen und Chinesen nach Israel zu bringen. Der Kapitalismus ist nicht doof. Das ist ja das Problem mit dem Kapitalismus, dass er nicht doof ist. Wenn er die billigste Arbeitskraft braucht und wenn die Palästinenser zu teuer werden wegen der Sicherheitsfrage, dann weiß er genau, wo er die billigste Arbeitskraft herbezieht. Und deshalb ist dieses Modell nicht nach der Frage der Ausbeutung der Palästinenser, sondern das Modell ist ein anderes. Wo liegen beispielsweise die Wasserressourcen, die Grundwasserressourcen? Die liegen in der Westbank. Also ein Großteil von denen liegt in der Westbank. Auch das mittlerweile ist durch Entsalzung vom Meer mittlerweile auch gelöst worden. Aber selbst angenommen, wenn die Grundwasserressourcen in der Westbank liegen, also die einzigen, die es für Israel gibt, könnte man auch das auf friedlichen Weg dann lösen. Das ist ja genau das, was ich sage. Dass wenn man Frieden hätte, würde man genau diese Grundwasserschöpfung und so weiter, in Zusammenhang auch übrigens mit dem aus dem Golan herkommenden Wasser, dass der Jordan wieder anfängt zu fließen und so weiter und so fort, unter Friedensbedingungen ganz anders lösen können. Wir reden dauernd nur in Kategorien, dass diese Sache nur über die Besatzung und die Vernichtung des anderen gehen kann. Und ich versuche die ganze Zeit zu sagen, dass der Frieden nicht nur für Menschenrechte, sondern auch für die ökonomische Existenz aller Beteiligten ganz andere Möglichkeiten schaffen würde, wenn man dann beispielsweise konföderativ oder föderativ oder von mir aus zwei Staaten, die friedlich miteinander leben. Die Frage der Ausbeutung ist immer schon eine große Frage. Das Problem ist, dass in Israel es folgendermaßen lief. Als der Staat gegründet worden, 1948, hat man in den 50er Jahren eine große Masse von orientalischen Juden aus den weniger entwickelten Ländern gebracht, wobei ich unterscheide zwischen Jemen und Marokko und Irak. Irak kam sozusagen das Handelsbürgertum aus Bagdad, aber aus Jemen und aus Marokko kam sozusagen die billige Arbeitskraft. Wer die schmutzige Arbeit gemacht hat in den 50er Jahren, waren. Dann stellte sich raus, ab 67, es gibt eine noch billige Arbeitskraft. Das waren dann die Palästinenser. Und als die mit einmal nicht nur nicht billig, sondern auch gefährlich wurden, hat man angefangen, die Thailänder zu bringen und die Rumänen zu bringen und die Chinesen zu bringen. Weil dem Kapitalismus eigentlich scheißegal ist, letztendlich, wer das, was die gekaufte Arbeitskraft bedeutet, verrichtet, wer diese Arbeit verrichtet. Hauptsache, sie wird billigst verrichtet. Und dass die Ausbeutung sozusagen dann über die Identität des am Fließband Stehenden verrichtet wird. Und von daher meine ich, dass die Frage der Eliminierung der Ausbeutung eine grundsätzliche Frage zu sein hätte, aber nicht unbedingt jetzt damit einhergeht mit der Frage, ob Israel jetzt ein ökonomisches Interesse an der Ausbeutung der Palästinenser hat, sondern eben mit der Frage, inwieweit auch die Lebensbedingungen für alle ganz anders gestaltet werden könnte, wenn man in Kategorien eben der Friedensherstellung, das ist meine These. Dankeschön. Meine Frage passt jetzt überhaupt nicht dazu, deshalb lasse ich sie auch. Sie geht zurück auf die Einführung einer religiösen Sprache oder der heiligen Sprache als eine nationale Sprache von einer säkularen Bewegung. Und was für Auswirkungen das ist sozusagen dann auf die kann ich ganz kurz beantworten. Nationalreligiöse Siedlerbewegung hat und ob so dadurch nicht sozusagen das, was du zum Schluss erwähnt hast, dass das zionistische Projekt sich immer seiner Nachhaltigkeit unsicher war, ob es nicht darin genau bestärkt wird. Also wenn wir das als ein Sprachproblem darstellen, dann sind wir sowieso dann irgendwie ganz unten durch. Also ich möchte das jetzt so beantworten. Ganz kurz, ich habe die Frage nicht nur als Sprachproblem, sondern es ging ja um diesen Sprachenstreit und ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis und ein schlechtes Zeitgedächtnis. Es gibt meines Wissens einen Briefwechsel zwischen Rosenzweig und einem anderen um 1880 herum, die das eben schon thematisiert haben. Wenn sozusagen eine religiöse Sprache säkular missbraucht wird, das ist jetzt meine Wortwahl, ist nicht die Wortwahl von den beiden, die sich darüber unterhalten würden, schleicht das religiöse Element im Laufe der Zeit wieder ein. Das ist auch bei Scholem und Rosenzweig, das waren die beiden. Ich habe es gesehen. Ja, zu dem Thema, aber ich wollte es gerne aktualisieren. Meine Frage ist ganz kurz. In der Rainbow Nation Südafrika sprechen die Leute Englisch. Es gibt 14 oder wie viele Sprachen? Zwei Weiße und sonst wie viele Eingeborene? Also in Anführungszeichen. Aber man muss sich einfach einigen. Ich denke, Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Es ist nur, wenn eine religiöse Sprache, eine heilige Sprache sozusagen, wie sonst nur... Ja, heilig oder... Aber Arabisch hat auch eine Asiatin dazu. Und ich glaube, dass die beiden Sprachen schließen sich ja nicht mehr richtig aus. Sie haben ja viele Sachen gemeinsam. Aber ich denke, dass man noch erwägen müsste, die Verwaltung des künftigen, also offenbar und vermeintlichen einheitlichen Staates in Englisch zu führen. Alternative. Okay, ich würde aber trotzdem um die Beantwortung... Ich glaube, wir sollten wirklich die Sprache Sprache sein lassen, denn was passiert ist mit der heiligen Sprache, dass sie im Grunde genommen säkularisiert worden ist, und zwar nicht nur wegen der Staatsgründung, sondern weil diese Sprache ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger nicht nur jetzt die heiligen Belange des Außersäkularen, sondern auch eben des Säkulare. Und deshalb gab es, so wie Sie den Duden gehabt haben, haben wir den Eliezer ben Yehuda gehabt, der eines Tages anfängt, die hebräische Sprache aus dem Heiligen heraus zu einer Alltagssprache mit Flüchen und mit guten Sprichwörtern und mit Philosophie und mit Lyrik und so weiter und so zu machen. Für mich ist das eines der schönsten Errungenschaften des Zionismus, dass es diese Sprache gibt. Was ich versuche zu sagen, dass das Problem nicht damit beginnt, dass eine heilige Sprache profanisiert wird, sondern die Frage, inwieweit Religion zu einem Ideologem verkommt. Das ist das Problem. Was Rosenzweig und Scholem da miteinander diskutieren, ist ein abstraktes Problem. Das viel größere Problem war, warum man entschieden hat, dass Palästina das Land des Staates Israel zu werden hat und warum die hebräische Sprache ausgesucht worden ist. Nicht wegen des Heiligtums, sondern um die Kontinuität zum Altkönigreich Israel herzustellen. Womit ist das vergleichbar? Vergleichbar wäre das mehr oder weniger mit der Vorstellung, dass Sie die Existenz des deutschen Staates im Jahre 2015 mit dem Sieg von Hermann des Geruskers über die Römer im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald vergleichen würden. Gut, ich glaube, wir lassen das jetzt als Schlusswort stehen. Ich würde noch ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Ich würde ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Ich tue jetzt den Blumenstrauß nicht aus der Vase, sonst schwärme hier pitsche-patsche nass. Aber ein kleines Dankeschön von uns. Aber darf ich das Zeug tun? Ein herzliches Dankeschön an Sie, an euch als Publikum, für die Geduld und für die kontroversen Ansätze, Antworten und Fragen.